Es gibt einen recht miesen Film, der Over the Top heißt, in dem Sylvester Stallone einen Trucker spielt, der sehr starke Oberarme hat. Er zieht mit seinem Truck von Stadt zu Stadt und besiegt andere Trucker beim Armdrücken. Am Ende gewinnt er die Weltmeisterschaften. Ungefähr so geht die Handlung. Die Spannungskurve der Armdrückszenen ist immer gleich. Der Handrücken des Helden ist nur ein paar Zentimeter vom Tisch entfernt. Der Gegner hat so gut wie gewonnen. Schwitzen, drücken, zusammengekniffene Augen und bam! Der Held holt die letzte Kraft aus dem fast weggedrückten Arm heraus und wuchtet den Unterarm des Gegners in einem Halbkreis über den Tisch. Das ist, was wir unter Scheitern verstehen. Doch noch zu gewinnen. Deshalb sitzen bei Anne Will auch keine Hartz-IV-Empfängerinnen, sondern ehemalige Hartz-IV-Empfängerinnen, die anschließend Unternehmen gegründet haben. Deshalb sind Menschen Fußballfans. Da können sie einem Team zujubeln, obwohl sie wissen, dass es diese Saison nichts mehr wird. Sie können beim Scheitern zusehen und gleichzeitig daran glauben, dass der Aufstieg nah ist. Gemeinsam durch das Tränental, geschlossen Hand in Hand. Und hinter der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand. Das ist aus dem BVB-Lied, das man im Ruhrgebiet schon im Kindergarten lernt und aus dem die Lust am Scheitern und Wiederaufstehen heraustrieft, die unsere ganze Pop- und Sportkultur durchzieht. Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.